رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Willkommen zur heutigen Dua. Wir befinden uns immer noch in den Duas für den Morgen und den Abend, das Gedenken Allahs am Morgen und am Abend, zu denen gehört. Ich bin zufrieden mit Allah als Herrn, mit dem Islam als Religion und mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten. Es wird überliefert, wer dies dreimal am Morgen und dreimal am Abend sagt, der kann sicher sein, dass Allah am Tag der Auferstehung mit ihm zufrieden sein wird. Das wird überliefert bei Ahmad, An-Nasa'i und bei Tirmidhi wird diese Überlieferung auch gefunden. Ja, und es ist eine sehr schöne Dua, ein sehr schönes Gedenken, in der der Mensch die Gefühle seines Herzens eigentlich äußert und er sagt und er dazu steht, dass ich bin zufrieden, ich bin ruhig, ich habe ein ruhiges Herz, ich beklage mich nicht, ich bin glücklich. Mit was? Mit Allah als meinem Herrn, mit dem Islam als meine Religion, mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten, somit auch als Vorbild, als Leitfigur. Ja? Und hier gibt der Mensch also seine Rida, seine Zufriedenheit zu und das führt zu der Barmherzigkeit Allahs. Ja, und das ist auch nicht schwer, das dreimal am Morgen und dreimal am Abend zu sagen. Somit kommen wir zum Ende. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.